1. Wir mochten euch, Brüder und Schwestern, über die Gnade Gottes informieren, die in den Gemeinden in Mazedonien auf Beendruckendweise wirksam geworden ist. 2. Obwohl es ihr durch große Bedrängnis gebracht worden, ferti ihr überströmend Freude trotz ihrer extremen Armut zu einer außergewöhnlichen Großzügigkeit. 3. Eich kann besuchen, dass es ihr aus freien Stücken gaben, was es ihr konnten, und sogar über ihr tatsächlichen finanziellen Möglichkeiten hinausgingen. 4. Es ihr beten uns inständig im das Privileg, sich in der Unterstützung für die Heiligen Beteiligen zu dürfen und in diesem gemeinschaftlichen Dienst teilzunehmen. 5. Debe übertreffen es ihr unser Erwartungen bei weitem, indem es ihr sich nach Gottes Willen zu uns dem Herrn und anschließend auch uns zur Verfügung stellten. 6. Aufgrund dieser Erfahrung haben wir Titus ermutigt, das von ihm begonnen Liebeswerk der Spendensammlung bei euch nun ebenfalls zum Abschluss zu bringen. 7. Der in allen Bereichen, im Glauben, in der Rede, in der Erkenntnis und in eurem Eifer, vorbildlich seid, solltet ihr euch auch in diesem Werk der Gnade auszeichnen. 8. Ich sage dies nicht als Befehl, sondern ich möchte die Echtheit eurer Liebe prüfen, indem ich es ihr mit dem Eifer der anderen Gemeinden vergleiche. 9. Erkennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der, obwohl reich war, im Uritwillen arm word, damit durch sein Armut reich wordet. 10. In dieser Angelegenheit gebe ich euch einen Rat, der für euch angemessen ist, der bereits im letzten Jahr nicht nur mit dem Handeln, sondern auch mit dem Willen begonnen hat. 11. Bringt dieses Vorhaben nun auch praktisch zu Ende, damit die Ausführung eurem guten Willen entspricht, soweit es ihr finanziellen Mittel erlauben. 12. Denn wenn die Bereitschaft vorhanden ist, wird die Gabe nach dem bemessen, was jemand besitzt, und nicht nach dem, was nicht hat. 13. Es geht nicht darum, dass andere entlastet werden und dadurch in not geratet, sondern es soll ein fairer Ausgleich zwischen allen geschaffen werden. 14. Euer derseitiger Überfluss soll deren Mangel abhelfen, damit später auch deren Überfluss euren Mangel ausgleichen kann, eine soziale Gleichheit herzustellen. 15. Why es in der Schrift geschrieben steht, wer viel gesammelt hat keinen Überfluss, und wer wenig gesammelt hat, litt keinen Mangel. 16. Ich dank Gott, dass Titus denselben Eifer für euer Wohlergehen ins Haus gegeben hat, den auch ich für euch empfind. 17. Nahm mein Bitte nicht nur bereitwilligen, sondern war so motiviert, dass sich eusigem Antrieb zu euch auf den Weg machte. 18. Zusammen mit im Schicken war einen Bruder, der Wegen seines Einsatzes für das Evangelium in allen Gemeinden ein Haus ansehen geniest. 19. Darüber hinaus wurde von den Gemeinden offiziell dazu bestimmt, uns auf dieser Reise zu begleiten, während wir diesen Dienst zur Ehre des Herrn verrichten. 20. Auf dies Weise vermeiden wir jegliche Kritiken der Verwaltung dieser beträglichen Spendensum, für deren Ordnungsgemäß Abwicklung wir verantwortlich sind. 21. Denn wir sind darauf bedacht, dass als korrekt abläuft, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch gegenüber den Menschen, die uns beobachten. 22. Wir senden mit ihnen einen weiteren Bruder, dessen Zuverlässigkeit wir oft geprüft haben und der nun wegen seines großen Vertrauens zu euch noch eifriger ist. 23. Was Titus betrifft, so ist es mein Gefahrt und Mitarbeiter, die anderen Brüder sind abgesandt der Gemeinden und dienen Christus zur Ehre. 24. Bringt also vor den Augen der Gemeinden den Beweis ihrer Liebe und seht ihnen, dass unser Stolz auf euch vollkommen berechtigt ist.